1. Hort diocese wert, wohlhabenden Frauen Samarias, die die Schwachen unterdrückten die Bedürftigen ausbütet, warende von ihren ehemenen standig neuen Luxus fordert. 2. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen, das ein Zeit kommen wird, in der man uke gewaltsam wie Fieschen haken aus ihrer Stadt wegführen wird. 3. A wordet geswungen sein, durch die Mauer durch brush des Estorten Stad zu fliehen, wo bei geed von uke zielos vorwitz ilten de ren wertlosen besitz syreklast. 4. Getner nach Bethel und Gilgal, dort ihr religiosen Virgen zu vermehren, in dem zwar punktlich ihr Opfer bringt, aber debi Gottes Gebot missaktet. 5. Bringt ihr Dankopfer dar und verkundet stolz ihr freiwilligen Gaben, denn genau das ist es, was Israeliten gern tut, obwohl es one war bedutung blate. 6. Obwohl ich uke in all ihren Stadten hunger lay den lies und die Nahrungsmittel nap werden, sider denik nicht zu mir zu rückekot, spricht der Herr. 7. Ich habe uke den Regen verenthalten, als die Ernte Kurz beverstand, so dass es in der einen Stad regnet, waren die Felder der anderen Stad wollig vertrockneten. 8. Die Menschen schleppten sich massam von einer Stad zur anderen im Wasser zu finden, doch durst konnte nicht gestillt werden, trotzdem lentet die Imker ab. 9. Ich strafte your Landwirtschaft mit Hitze und Schadlingen, so dass your Garten, Weinberg und Olivenbaum von Huschrecken vernichtet werden, doch hat nicht reagiert. 10. Ich sant todlich Krankheiten über uke und ließ your Jungen Manor im Krieg fallen, waren der Gestank des Todes in ihrem Lager hing, aber aside mehr von geblieben. 11. Ich habe unter uke ein Zerstoring angerichtet, die so gewaltig war wie der Untergang von Sodom und Gomorrah. Bis ne noch wie ein Geratit Stuckholz im Fuhr wort. 12. Die Schald word ich nun endgültig gegen dich vorgehen, Israel, bereite dich also darauf vor, deinem Gott gegen Ubersutriten und Rechenschaft absuligen. 13. Den seit, ist es, der die Berge formte, den Windschaff und den Menschen sein Gedanken offenbart, a beherrscht das Licht und die Finsternis und Regert über die Ganzerde.